bist du nicht Hip-Hop. Du bist Hip-Hop. Weil du weißt, du verstehst, was die Elemente von Hip-Hop sind. Abgesehen von diesen Elementen, Quatsch, verstehst du einfach, dass man die Sache lebt und dann weiß man, wovon man redet. Das ist Realness. Ansichten von dem, was Rap alles bedeutet. Denn für dich ist Rap das Ding, wie du das verkörperst. Doch. Auf der ganzen Welt ist Rap das, was ich dir versuche zu erklären. Auf der ganzen Welt. Ich war in Frankreich, warte mal, ich war in Paris, ich war in New York, ich war in Miami, ich war in L.A. Ich war überall da, war das Rap, das, was ich unter Rap verstehe. Dann komme ich wieder nach Deutschland und dann versuchst du mir was zu verkaufen. Die Leute, Alter, denken alle diesen Dings, Alter. Jedi Ritter. Und